sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im September 2024. Beginnen wir mit der Demontage des Bürgergeldes im Frühjahr und der Demontage des Rechts auf Asyl jetzt. Dann schauen wir nach Kenia, ehe wir uns dem BKA-Gesetz, das es neben dem sogenannten Sicherheitspaket der Ampel gibt, und dem Urteil im Ronnenberg-Prozess, also der Verurteilung von Aktivistin Dinanda Demo bei dem G20-Protest in Hamburg 2017 teilnahmen. Abschließend geht es um die erfolgreiche Kampagne für die Freilassung eines Rappers, der im Iran inhaftiert und mit dem Tod bedroht wurde. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom September 2024 und heißt Feindbild Sozialschmarotzer, die Demontage des Bürgergelds. Im März startete die CDU eine Kampagne gegen das Bürgergeld, das sie 2022 im Bundesrat mitbeschlossen hatte. Kurz darauf verschärfte die Ampelkoalition die Bedingungen für Bürgergeldbeziehende, die Kürzungen und die Debatte um angebliche Totalverweigerer hält Helene Steinhaus, Gründerin der Initiative Sanktionsfrei e.V., für eine Schande in einem demokratischen, den Menschenrechten verpflichteten Land. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Bürgergeld vom angeblichen Heilsbringer zum am meisten kritisierten politischen Projekt der Ampel entwickelt. Kaum war das Bürgergeld beschlossen, fing CDU und AfD auch schon an, es zu dämonisieren. Wir wollen das Bürgergeld der Ampel in dieser Form wieder abschaffen, sagte der Bundesvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, im Mai. Und wohl ja, nicht nur die Opposition haut drauf, auch die Ampel selbst nutzt jede Haushaltsverhandlung, um die wenigen Fortschritte im Bürgergeld wieder rückgängig zu machen. Was ist da eigentlich los? Für mehr als 5 Millionen Erwachsene und Kinder in der bisherigen Hartz-IV-Grundsicherung fasste die Tagesschau das Ergebnis der wochenlangen Debatte Ende 2022 zusammen, werden unter anderem die monatlichen Zahlungen ab Jahresanfang deutlich erhöht. Das klang super. Die meisten Menschen dachten deshalb vermutlich, das Bürgergeld sei eine echte Verbesserung. Stimmt aber nicht. Die Erhöhungen waren lediglich Inflationsausgleiche, die obendrein zu spät kamen. Die Kaufkraft der Menschen hat sich gegenüber Hartz IV 0,0 verbessert. Für die Betroffenen hat sich so gut wie gar nichts geändert. Respekt und Augenhöhe wurde bei der Einführung des Bürgergelds versprochen, aber sorry, beides hat sehr viel mit einer ausreichenden materiellen Grundlage zu tun und damit, dass diese unantastbar bleibt. Diese aber haben die Menschen im Bürgergeldbezug noch immer nicht. Es war nie eine echte Reform, nie eine echte Modernisierung. Das Bürgergeld blieb eine Notversorgung, ein Existenzminimum mit einem Regelsatz, der seit Jahrzehnten fernab jeder Realität errechnet wird. Aber es war ein neuer Name, um der SPD zu helfen, ihr Hartz-Trauma zu überwinden. Es scheint vergessen. Aber 2022 hat auch der CDU-dominierte Bundesrat nach zähen Verhandlungen, Vermittlungsausschuss, dem Bürgergeld mehrheitlich zugestimmt. Auch sie, einschließlich Carsten Lindemann, Jens Spahn und Friedrich Merz, stimmten dafür. Heute wollen sie davon nichts mehr wissen. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner war ebenfalls vom Bürgergeld begeistert. Dabei zeige sich die Erneuerung der Aufstiegsversprechen. Er sprach von Lebenslaufsouveränität. Auch er will davon heute nichts mehr wissen. Stattdessen behauptet er nunmehr, durch das Bürgergeld werde das Gerechtigkeitsgefühl verletzt, weswegen es deutlich verschärft werden müsse. Und tatsächlich, innerhalb kürzester Zeit hat die Ampel ihre eigene Reform jetzt quasi abgeschafft. Als erstes wurden im April 2024 die Totalsanktionen wieder eingeführt, also die völlige Streichung staatlicher Unterstützung. Schon wer zum zweiten Mal ein zumutbares Angebot ablehnt, gilt als Totalverweigerer und soll entsprechend ohne Geld bleiben. So sollen die Menschen ohne jegliche Verhandlungsgrundlage in egal wie miese Jobs gedrängt und der Niedriglohnsektor versorgt werden. Und das, obwohl selbst das Forschungsinstitut der Agentur für Arbeit im November 2022 zu dem Schluss kam, dass Sanktionen keine nachhaltigen, positiven Effekte auf die Integration in den Arbeitsmarkt haben. Negativfolgen von Sanktionen dagegen sind schon lange bekannt, wie aus demselben Bericht hervorgeht. Weitere gravierende Verschärfungen wurden in erstaunlicher Einigkeit kurz vor dieser Sommerpause auf Regierungsebene beschlossen und der Öffentlichkeit im Rahmen des Wachstumspakets, was für ein Euphemismus, für ein Sparpaket, schmackhaft gemacht. Als Finanzminister steht Lindner auf der Schuldenbremse, um seiner Partei wenigstens ein einziges Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Durch die Verschärfung soll angeblich Gerechtigkeit im unteren Lohnsegment hergestellt werden. Wer an dieser Stelle stolpert, weil dabei doch ein höherer Mindestlohn helfen würde, ist auf der richtigen Fährte. Man sollte dafür wissen, dass die Reform von Hartz IV notwendig wurde, weil das Bundesverfassungsgericht die 15 Jahre geltende Sanktionspraxis teilweise als verfassungswidrig eingestuft hatte. Anderthalb Jahrzehnte hatte der Staat verfassungswidrig einen Strafautomatismus vollzogen, durch den er Leistungsbeziehenden in vielen Fällen unwiderruflich für 3 Monate bis zu 100% der Sozialleistung entzog. Seit dem Urteil Ende 2019 des Bundesverfassungsgerichts durften die Jobcenter noch maximal einen Teil der Leistung einbehalten, um Mitwirkungspflichten durchzusetzen, höchstens aber 30%. Außerdem muss eine Sanktion durch kooperatives Verhalten gestoppt werden können. Ein Schlupfloch im Urteil macht nun jedoch Totalsanktionen wieder möglich. Es ist jedoch mehr als zweifelhaft, ob dieses Vorgehen tatsächlich im Einklang mit der Verfassung steht. Allerdings wird es Jahre dauern, bis das höchste Gericht nach neuen Klagen dazu erneuert urteilen wird. Menschenwürde? Für Erwerbslose gilt sie maximal ein kleines bisschen. Wann und für wen die Menschenwürde zu schützen ist, da sprechen inzwischen Rechtsextreme munter mit. Die AfD, die seit Jahren knallharte Klientelpolitik vor Unternehmen Reiche betreibt, wird trotzdem immer wieder als Anwalt der kleinen Leute gelabelt. Ihre Sozialpolitik ist im Kern von rassistischer und sexistischer Ideologie geprägt. So strebt sie eine Steigerung der Geburtenrate durch eine Hausfrauen- und Mutterfamilienpolitik an. Das Abtreibungsrecht will sie massiv einschränken und Zuwanderung maximal begrenzen. Die Kernerzählung zum Bürgergeld ist für die AfD im Nazi-Jargon ausgedrückt, dass dem guten, arbeitsamen Volk die arbeitsscheuen Schmarotzer und die volksfremden Schädlinge gegenüberstehen. Diese so diffamierten Gruppen seien, so die AfD-Polemik, die Hauptprofiteure des Bürgergelds. Angesichts der Stimmengewinne der AfD finden solche menschenrechts- und demokratiefeindlichen Positionen mittlerweile auch bei den Unionsparteien Anklang. Mit Aussagen wie der, wenn eine generelle Streichung durch die Rechtsprechung nicht gedeckt ist, sollten wir eben die Verfassung ändern, passt zwischen Unionspolitikern wie Jens Spahn und die AfD in der Frage kein Blatt Papier mehr. Leider glaubt die Union, Wählergruppen zurückgewinnen zu können, indem sie extrem rechte Positionen übernimmt. Auch die FDP hofft, mit populistischen Statements in diesem Milieu Stimmen abfischen zu können. Die SPD, deren Talfahrt existenzbedrohende Züge annimmt, lässt sich verunsichern und verliert ihre demokratischen Kernwerte von Solidarität, Respekt und Fairness aus dem Blick. So ergibt sich ein medialer Chor, der vielstimmig den neoliberalen Gerechtigkeitskanon singt. Wer arbeitet, muss mehr haben als jener, der nicht arbeitet. Dabei kann die sinnvolle Lösung für dieses Problem nur sein, dass Löhne erhöht, nicht, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Es hinterfragt auch kaum jemand, welche Arbeit gemeint sei und welche Arbeit vergessen wird. Fakt ist, verschärfte Sanktionen und ein niedriger Regelsatz im Bürgergeld bei gleichbleibenden Löhnen subventioniert in erster Linie den deutschen Niedriglohnsektor. Der Mindestlohn reicht jetzt bei Vollzeit nicht zum Leben. Dadurch müssen viele Millionen Menschen ergänzend Sozialleistungen beantragen. Dass viele Bürgergeldbeziehende darüber hinaus unbezahlte Care-Arbeit leisten, weil sie kleine Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich ehrenamtlich engagieren, auch das findet kaum Eingang in die öffentliche Debatte. Stattdessen wird ein Zerrbild von faulen Erwerbslosen gezeichnet. Fakten spielen keine Rolle, es geht nur noch um Mythen, Märchen und Emotionen, die sich in den sozialen Medien zur Welle der Empörung aufschaukeln. Es ist grotesk. Wir leben in einer Zeit, in der Reiche immer reicher werden und die Politik sie dabei auch noch aktiv unterstützt oder schützt, wie bei der hochprofitablen Steuertrickserei von Cum-Ex und Cum-Cum-Finanzprofis. Anstatt die Schuldenbremse zu lockern und progressive Steuermodelle zu ersinnen, müssen immer wieder jene herhalten, die sich ohnehin nicht wehren können, Erwerbslose und Niedriglohnschufter, da bis hier noch nicht einmal nennenswert Geld zu holen. Doch parteitaktische Manöver sind wichtiger als jede politisch seriöse Ambition. Es geht nicht um die Staatskasse, es geht um die Wahlurne. Die durch die Ampelregierung geplanten Verschärfungen des Bürgergelds werden das Leben vieler Menschen verschlechtern, wenn das Parlament im Spätsommer zustimmen sollte. Nicht nur, weil stärkere Sanktionen eingeführt werden sollen, sondern auch, weil das Stigma, die Ausgrenzung und der gesellschaftliche Druck auf den Beziehenden immer stärker lasten. Damit haben CDU und AfD die Ampel erfolgreich vor sich hergetrieben. Was dabei herauskommt, ist schlimmer als Hartz IV. Es nennt sich März I. Statt Augenhöhe gilt jetzt Hauptsache Druck. Wer einen einzigen Termin verpasst, soll direkt 30 statt bislang 10% des Regelsatzes für einen Monat gekürzt bekommen. Wozu der Termin gut ist, warum er verpasst wurde, ob er irgendetwas an der Lage des Betroffenen ändert, egal. Verschärfte Sanktionen von 30% für einen Monat soll es künftig geben, wenn Bürgergeldbeziehende zum ersten Mal eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme ohne triftigen Grund ablehnen. Beim zweiten Mal geht der Geldhahn komplett zu. Was zumutbar ist, was ein triftiger Grund oder eben keiner ist, dafür gibt es keine klaren Definitionen. Der ohnehin schon herrschenden Willkür der mehr oder weniger empathischen Sachbearbeiter werden hiermit Tür und Tor geöffnet. Nicht nur repressiv, sondern geradezu absurd ist die Regelung, nach der künftig Bürgergeldbeziehende, die sich nicht in einer Maßnahme oder Ausbildung befinden, einmal monatlich persönlich beim Jobcenter erscheinen sollen. Wer soll das betreuen? Das Personal dafür muss erst noch geschnitzt werden. Zudem soll illegale Arbeit härter bestraft werden als bisher, nämlich mit einer 30%-Sanktion für 3 Monate. Diese wird aber schon jetzt als Ordnungswidrigkeit Bestraften mit hohen Bußgeldern belegt. Auch das ist also eine Blendgranate. Und so geht es weiter. Alles spricht die Sprache von Druck, Verdächtigung und Zwang, statt von Respekt, Augenhöhe und Freiwilligkeit. Es ist ein abgekartetes Kampagnentheater, das den falschen Eindruck erweckt, man könne im Bürgergeld tun und lassen, was man wolle. Das aber ist schon jetzt absurd. So werden Probleme gelöst, die es gar nicht gibt. Lindemann und Co. lügen, wenn sie behaupten, es gäbe über 100.000 Totalverweigerer. Die Anzahl der Menschen, die sie so dämonisieren, ist weit geringer. Im letzten Jahr waren es lediglich rund 15.000 Personen, die ein Arbeitsangebot oder eine Maßnahme abgelehnt haben. Nur eine verschwindende Minderheit davon, die übrigens niemand beziffern kann, zum wiederholten Mal. Rund 2 Millionen Menschen im Bürgergeld stehen dem Arbeitsmarkt gar nicht für weitere Arbeit zur Verfügung, darunter 900.000 Aufstockerinnen und etwa 900.000 Alleinerziehende, weil sich Familie und Arbeit eben nur in bestimmten Berufsgruppen vereinbaren lassen. Außerdem gibt es 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche im Bürgergeld. Unter dem Strich bleiben lediglich 1,7 Millionen Menschen, die theoretisch einer Erwerbsarbeit nachgehen könnten, davon allerdings nur 235.000 ohne Vermittlungshemmnisse, die dem Arbeitsmarkt theoretisch voll zur Verfügung stehen. Das Gros des Arbeitsmarktpotenzials entpuppt sich in der Realität also als Menschen, die es schwer haben, eine Stelle zu finden, da sie nicht attraktiv für den Arbeitsmarkt sind, wie es so schön heißt. Vor lauter arbeitsmarktpolitischer Boniertheit wird die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen ausgeblendet, die unverschuldet im Bürgergeld leben und kaum die Möglichkeit haben, ihre Situation zu verbessern. Sie werden mit einem Bürgergeld abgespeist, das zum Sterben zu viel ist, aber zum Leben in der viertreichsten Wirtschaftsnation der Welt schlicht nicht reicht. Mit demokratischer Sozialpolitik hat das alles nichts mehr zu tun. Die Debatte, aber erst recht die Umsetzung, ist eine Schande für ein Land, das sich als stabile Demokratie und ernstzunehmender Verfechter von Menschenrechten versteht. Wir werden statt Hartz IV ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung statt auf Sanktionen setzt, verkündete Arbeitsminister Hubertus Heil bei Regierungsantritt der Ampel noch vollmundig. Tja, die Angst vor der AfD war wohl größer. Demontage des Bürgergelds kommen wir jetzt zur Demontage des Rechtes auf Asyl und einem Artikel von Pro Asyl. Sozialleistungen für Geflüchtete auf Null, strategische Angriffe auf die Verfassung. Die ständigen Forderungen und Pläne, Sozialleistungen zu streichen, sind ein strategischer Angriff auf die Verfassung und auf ein solidarisches Europa. Das ist Gift für unsere Gesellschaft. Die Bundesregierung hat mit der Vorstellung eines Sicherheitspakets im August 2024 unter anderem angekündigt, Geflüchteten im Dublin-Verfahren die Sozialleistungen drastisch kürzen zu wollen. Tags zuvor war bereits Finanzminister Christian Lindner, FDP, mit der Forderung völliger Sozialleistungsstreichung bis auf eine Reisebeihilfe in den Medien breit rezipiert worden. Der Vorschlag, geflüchteten Menschen selbst die geringste Unterstützung für ihr Überleben zu kürzen oder ganz zu entziehen, reiht sich ein in eine seit Monaten befeuerte, faktenarme Sozialleistungsdebatte, von Bezahlkarte bis Bürgergeld. Die politische Umsetzbarkeit, verfassungsrechtliche Zweifel oder gar moralische Skrupel haben keinen Platz in dieser Diskussion. Täglich werden neue Forderungen laut. Unmittelbar nach der Vorstellung des Sicherheitspakets forderte Alexander Trom, CDU, eine Ausweitung der angedeuteten Kürzungspläne auf sämtliche geduldete Menschen. Solche Forderungen entbehren nicht nur einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der realen Situation geflüchteter Menschen, sie sind auch sozialpolitisches Gift, weil sie Grundwerte unserer Verfassung angreifen. Menschen das zum Leben existenziell Notwendige zu entziehen, ist mit dem ersten Grundsatz unserer Verfassung unvereinbar, der Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 2012 in einer wegweisenden Entscheidung festgehalten, das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ausnahmslos gilt. Für alle Menschen, auch für Geflüchtete. Dazu gehört sowohl die Sicherung der physischen Existenz, Unterkunft, Ernährung und Körperhygiene, als auch ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe, die Sicherung der soziokulturellen Existenz. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Im Asylbewerberleistungsgesetz sind die Leistungen für Geflüchteten unterhalb des üblichen in Deutschland geltenden Standards im Sozialrecht festgelegt. Allein deshalb begegnet das Gesetz seit seinem Bestehen verfassungsrechtlichen Bedenken. Mehrfach hat das höchste deutsche Gericht einzelne, zu niedrige Leistungen des Gesetzes korrigiert. Mindestens ein Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung ist auch derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig. Über 200 zivilgesellschaftliche Organisationen fordern die Abschaffung des Gesetzes. Die nun im Raum stehenden Vorschläge zur Streichung der Sozialleistungen auf Null für Menschen, die in Dublin-Verfahren oder ohne eigenes Verschulden in der Duldung festhängen, wäre absehbar verfassungswidrig. Auch die Streichung nur des soziokulturellen Existenzminimums, wie sie für bestimmte Fallkonstellationen schon jetzt im Gesetz steht, ist sowohl in verfassungsrechtlicher als auch europarechtlicher Hinsicht mehr als fragwürdig. Eine pauschale Kürzung der Leistungen für Menschen im Dublin-Verfahren oder für Geduldete wäre juristisch und politisch nicht zu rechtfertigen. Menschen, für deren Asylverfahren eigentlich ein anderer europäischer Staat zuständig ist, fliehen nicht nach Deutschland, weil es ihnen hier so gut, sondern weil es ihnen anderswo extrem schlecht geht. Viele Überstellungen in andere EU-Staaten dürfen aus menschenrechtlichen Gründen nicht vollzogen werden oder scheitern am Unwillen der beteiligten Staaten, die Schutzsuchenden wieder aufzunehmen. Einmal in der Bürokratie der Zuständigkeiten der EU-Staaten gefangen, ist den Dublin-Geflüchteten eine eigenständige, freiwillige Ausreise regelmäßig gar nicht möglich. Sie können also nicht selbstständig in den für sie zuständigen EU-Staat gehen und somit ihre Situation selbst ändern. Deshalb kann man ihnen eine Grundversorgung auch nicht mit dem Argument verweigern, der andere Staat sei dafür zuständig. Auch ausreisepflichtige Menschen mit Duldung haben gute und oft zwingende Gründe für einen Verbleib in Deutschland. Dass sie aufgrund eines Fehlverhaltens hier leben, kann den allermeisten von ihnen nicht vorgeworfen werden. Große Teile der deutschen Politik scheinen erreichen zu wollen, Deutschland in einem beschämenden Wettbewerb der Unmenschlichkeit konkurrenzfähig zu machen. Mit anderen Worten, wenn andere Staaten Menschen- und EU-Recht ignorieren, will Deutschland das auch tun. Spätestens an diesem Punkt ist die Verweigerung von Sozialleistungen hierzulande keine rein deutsche Angelegenheit mehr, sondern untergräbt auch die europäische Zusammenarbeit und Solidarität in der Europäischen Union, die nach den Verheerungen eines Weltkriegs mit Millionen von Flüchtlingen als Friedenssicherungsprojekt installiert wurde. Was sich dringend ändern muss, ist die völkerrechtswidrige Unterversorgung und Leistungsverweigerung in anderen europäischen Staaten. Dafür braucht es die Solidarität wirtschaftlich starker Staaten wie Deutschland und eine konsequente Durchsetzung europäischen Rechts, auch durch Vertragsverletzungsverfahren. Dass Lindner und Trom trotz der bekannten Vorgaben des Verfassungsgerichts Vorschläge in den Raum stellen, die eine komplette Leistungsverweigerung für Schutzsuchende zum Ziel haben, drückt die Verachtung für die Demokratie und den Verfassungsstaat aus, mit der die Debatte um Leistungen für Geflüchtete derzeit vorangetrieben wird. Mit der Formulierung 0 Euro vom deutschen Steuerzahler versucht sich Lindner nebenbei auch noch bei denjenigen anzubiedern, die anfällig für völkische Vorstellungen von Gesellschaft sind. Das Steueraufkommen Deutschlands wird zu einem erheblichen Teil von MigrantInnen ohne deutschen Pass, unter ihnen etliche Geflüchtete, miterwirtschaftet. Dem Finanzminister der Bundesrepublik sollte das bestens bekannt sein. Solche Anspielungen sind aber keine gedanklichen Ausrutscher, ebenso wenig wie die eines Friedrich Merz, wenn er heute so brutal wie rechtswidrig die Zurückweisung von Geflüchteten an der deutschen Grenze fordert. Oder eines Markus Söder, wenn er ohne jeden ernsthaften Anhaltspunkt behauptet, Heimatüberweisung von Asylsuchenden seien ein existentes Problem. Das Dauerfeuer gegen eine humane Flüchtlingspolitik in den letzten Monaten hat Methode, und zwar eine, die man bestens kennen sollte. Es ist die bekannte Strategie eines gewissen Donald Trump aus den USA und der sogenannten Rechtspopulisten. Die ungerührte Wiederholung der immer gleichen Behauptungen, das Ignorieren aller Gegenargumente von juristischen oder wissenschaftlichen Analysen, die Einträufelung des eigentlich Unsagbaren in die Gehörgänge, steter Tropfen hüllt den Stein, die mutwillige Grenzverschiebung. Der Politikberater und Juraprofessor Daniel Thüm ist einer der inhaltlichen Vordenker. In seinem Gutachten im Auftrag der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag kann man Vorschläge zu den Sozialkürzungen Geflüchteter nachlesen und muss dabei feststellen, dass die Ampelregierung seine Vorschläge in den letzten Monaten bereits zum Teil abgearbeitet hat. Und mehr noch, der Tiefpunkt der Debatte um die soziale Ausgrenzung Geflüchteter scheint noch nicht erreicht zu sein. Lässt die Gesellschaft sich weiter in eine Auseinandersetzung auf diesem Niveau hineinziehen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Verfassung und das Sozialstaatsprinzip als solches das Ziel der Angriffe werden. Professor Thüm bedauert, eine flächendeckende Leistungsabsenkung lässt das enge Korsett der Verfassungsrechtsprechung nicht zu. Er hat deshalb bereits einen Vorschlag zur Verfassungsänderung vorformuliert, mit dem das Sozialstaatsprinzip für Nichtdeutsche beschädigt werden soll. Auch seine Strategie ist die der steten Grenzverschiebung. Allein die Diskussion um eine Verfassungsergänzung diente als Signal, damit das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz nicht überstrapaziert. So entfernen sich nicht nur die lautstarken Antreiber Söder, Merz, Lindner, Dürr und andere, sondern immer mehr politisch Verantwortliche und ein größer werdender Teil der Gesellschaft, weiter weg von einer besonderen Diskussion und Politik, die die Menschenwürde und die Verfassung achtet. In der Praxis würde sich eine Reduzierung der Sozialleistungen auf Null als zutiefst unmenschlich erweisen. Wie weit will die Regierung gehen, um Menschen zu vertreiben? Sollen wir künftig zusehen, wie geflüchtete Menschen zu Hunderten unter Autobahnbrücken kampieren, an Bahnhöfen sitzen und in unseren Städten um jedes Stück Brot betteln müssen? Wir haben solche Szenarien bereits in einigen EU-Ländern. Wenn einmal die Menschenwürde relativiert ist, wer wäre als nächstes dran? Wenn wir akzeptieren, dass anderen die Würde genommen wird, was macht das mit uns selbst? Wir sollten froh darüber und dankbar sein, dass wir in einem Land leben, das bis jetzt solche Zustände nicht kennt. Allein die Vorstellung, geflüchteten Menschen das Nötigste zum Leben zu verweigern, diskreditiert die betroffenen Menschen und befeuert Neid, Missgunst und Wutdebatten. GeringverdienerInnen oder Menschen mit viel zu kleiner Rente hilft das keinen Schritt weiter. Die Debatte trägt lediglich dazu bei, den sozialen Frieden in diesem Staat weiter zu unterminieren. Schutzsuchende, solange sie ohne gesichertes Aufenthaltsrecht sind, sind eine der schwächsten gesellschaftlichen Gruppen, die kaum Gehör findet. Es ist billig, sich verbal jeglichen Mitgefühls und der Verantwortung für diese Menschen zu entledigen. Das parteipolitische Wettrennen gegen die Rechtsradikalen kann man allerdings so nicht gewinnen. Das haben die Wahlen in Thüringen und Sachsen gezeigt. Eine vergiftete Diskussion ist eben nicht dadurch zu retten, dass man immer mehr Gift hinzufügt. Um diese Demokratie zu bewahren, braucht es eine ernsthafte, rechtsstaatliche, standhafte, konstruktive Politik. Pro Asyl fordert alle demokratischen PolitikerInnen auf, sich nicht weiter auf Europa- und verfassungsfeindliche Debatten einzulassen und stattdessen zu einer sachbezogenen politischen Arbeit zurückzukehren, die das Grundgesetz achtet und gegen seine Feinde verteidigt. Das ist in diesen Zeiten bitter nötig. Der Artikel von Pro Asyl ist vom 4.9. Eine Woche später sind die Pläne der Ampelregierung noch menschenverachtender und grundgesetzwidriger. Mit einem Artikel vom 20.08. aus der Monatszeitung Analyse und Kritik aus Hamburg schauen wir nach Kenia. Dienstags und donnerstags gegen Austerität. Angeführt von Kenias Jugend erlebt das ostafrikanische Land in den letzten Wochen Proteste von nie dagewesenem Ausmaß. Am 14. Juni verunglimpfte David Nidi, der Wirtschaftsberater des kenianischen Präsidenten William Ruto, tausende Social-Media-NutzerInnen, die den Hashtag Reject Finance Bill 2024 als digitale Wichser und deutete an, dass ihr Online-Aktivismus verpuffen würde. Doch der Aktivismus schwappte nicht nur von TikTok und X auf die Straße über, sondern wurde zu einer rauschenden Anti-Regierungsbewegung. Initialzündung war ihr Unmut über geplante Steuererhöhungen, kodifiziert im Finance Bill 2024. Nur drei Tage zuvor hatte der Internationale Währungsfonds eine Überprüfung ihres kenianischen Kreditprogramms abgeschlossen, das darauf abzielt, die Währung zu stabilisieren und das Handelsdefizit zu verringern. Für Kenia, das bereits etwa 50% seiner Exporteinnahmen für die Bedienung von Schulden ausgibt, wären höhere Steuern inmitten einer bereits ernsten Lebenshaltungskostenkrise katastrophal. Der Internationale Währungsfonds war sich dessen bewusst, ging aber von einem mittleren Risiko politischer Gegenreaktionen im Land aus. Ruto glaubte ihnen. Die digitalen Wichser, die in Wirklichkeit große Teile der sogenannten Generation Z sind, wurden durch Berichte über ein neues Steuerregime mobilisiert, die das Finanzgesetz 2024 gemäß den Empfehlungen des IWF eingeführt hätte. Die Jugendarbeitslosenquote von rund 67% birgt für Kenias gut ausgebildete und digital versierte Jugend schon lange Eskalationspotenzial. Im Gegensatz zu ihren älteren Landsleuten, die zwischen Wahljahren politischen Winterschlaf gehen, gegen die kenianische Generation Z als furchtlose, führerlose und ethnielose, also fearless, leaderless und tribeless Bewegung auf die Straße, die auf einem der vielen originellen Plakate zu lesen war, die auch IWF und Weltbankprogramme als moderne Sklaverei anprangerten. Nanyala Nayabola, die Autorin des bahnbrechenden Buches Digital Democracy, Analog Politics, bemerkt in der britischen Tageszeitung The Guardian zu Recht, dass das Außenstehende, die an vereinfachende Erzählung über die afrikanische Politik gewöhnt sind, sich abmühen und nicht verstehen, was diese Ereignisse wirklich bedeuten. Die meisten internationalen Medien haben den Blick auf die politische Ökonomie des kenianischen Haushaltsgesetzes zugunsten einer abgedroschenen Trope vernachlässigt. Bastion der Stabilität in einer turbulenten Region geht vor die Hunde, hieß es sinngemäß. Seit den 1980er Jahren verschreibt der IWF bei hoher Verschuldung eines Landes die Haushaltskonsolidierung, heißt die Verringerung der Defizit, der Differenz zwischen Gesamteinnahmen und Ausgaben einer Regierung. Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits in Kenia, das auf große laufende Infrastrukturprojekte zurückzuführen ist, hat Ruto jedoch nur die Möglichkeit, die Einnahmen entweder durch Kreditaufnahme oder durch Steuern zu erhöhen. Angesichts der bereits hohen Schuldenlast entschied sich Ruto dafür, zunächst erneuert die Steuern zu erhöhen und dann die Steuereinnahmen zur Umstrukturierung der Schulen und zur Aufnahme weiterer Kredite zu verwenden. Das wurde ihm politisch zum Verhängnis. Ihm, dessen Spitzname Zakayo bereits auf die biblische Figur des Steuereintreibers Zachäus zurückgeht. Die Mobilisierung für Dienstags- und Donnerstagsproteste unter dem oben genannten Hashtag ging schnell über TikTok, Instagram und X vonstatten. Mitte Juni begann Aktivistin mit einer Occupy-Parlament-Protestaktion vor dem kenianischen Parlament. Sie filmten ihre Verhaftung und stellten sie am Dienstag, den 18. Juni, in die sozialen Medien. Am darauffolgenden Donnerstag, dem 20. Juni, riefen die Organisatorin dazu auf, Nairobi zu besetzen und zum Parlament zu marschieren. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei bereits in Alarmbereitschaft und die Wasserwerfer im Einsatz. Das erste Todesopfer, Rex Kanyike Masai, erlag an diesem Tag seinen Schussverletzungen. Nicht weit entfernt endete der Tag mit einer Party auf der Moy Avenue in Nairobi, wo sich die Demonstrierenden für die historische Shutdown Kenia Aktion am folgenden Dienstag warm liefen. Am Dienstag, dem 25. Juni, dem Tag, an dem über den Gesetzentwurf abgestimmt werden sollte, kam es in Kenia zu den größten Protesten der Geschichte des Landes. In 34 der 47 Bezirke Kenias, in Städten, sogar in Botschaften im Ausland, gab es unabhängig voneinander organisierte Proteste. Auch die zuvor zurückhaltenden Millennials spielten ihre Rolle. Journalistinnen lieferten detaillierte Analysen des Gesetzentwurfs, über die die Medien am Tag der Verabschiedung gebührend berichteten. Angeführt von der standhaften Präsidentin der Law Society of Kenya, Faith Odhiambo, durchkämmten Anwältinnen in Gruppen Polizeistationen, um die Freilassung der verhafteten Demonstrierenden zu erwirken. Für jeden Wasserwerfer der Polizei, der Streife Strahlen aus rosa, beigen oder blauen Wasser warf, stand für die Demonstrierenden ein ziviler Wassertank bereit, um ihr von Tränengas getroffene Augen auszuspülen. Restaurants verteilten Trinkwasser, Erste-Hilfestationen wurden eingerichtet und Motorradtaxis sorgten für den Transport zu und von den Protesten. Diejenigen, die nicht dabei sein konnten, teilten online Notfallinformationen und politische Bildungsinhalte sowie Memes, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Zur Verhöhnung der Protestierenden stimmten am frühen Nachmittag insgesamt 195 der 301 Abgeordneten für den Gesetzentwurf. Als sich die Nachricht verbreitete, zog die empörte Menge zum Parlament. Einige Organisatoren rieten ihren Anhängerinnen, nach Hause zu gehen, da sich Gerüchte verbreiteten, die Regierung habe den Protest mit bezahlten Schlägern infiltriert um später tödliche Polizeigewalt rechtfertigen zu können. Die Beweissage ist unklar, doch das Parlament wurde tatsächlich von Hunderten von Menschen gestürmt und im Handgemenge in Brand gesteckt, ebenso wie das Amt des Gouverneurs auf der anderen Seite der Stadt und mehrere Bezirksversammlungen und andere Regierungsbüros im ganzen Land. Während die erschütterten Abgeordneten durch eine Unterführung in ein nahegelegenes Gebäude evakuiert wurden, machten sich einige Demonstrierende mit Gegenständen davon, speisten gemütlich im Restaurant. In seiner Ansprache am Dienstagabend ermahnte der wütende Präsident das Land und schickte seine Armee auf die mutmaßlich verräterischen Schläger und kriminellen Elemente los. Die KenianerInnen verabschiedeten sich in die Nacht mit dem Spruch »Good night, criminals«, der für den Rest des Monats zum Running Gag wurde. Während sie sich erholten und neu formierten, sammelten die Protestierenden Spenden, um die Krankenhausrechnungen für die Verletzten und Beerdigungskosten für die Toten zu decken. Ruto lenkte am Mittwoch, dem 26. Juni, ein und schickte das Gesetz zurück zum Parlament. Doch der politische Schaden war bereits angerichtet. Die Rücknahme des Gesetzes erinnerte das Land nur an Rutos zahlreiche unerfüllte Versprechen, die inzwischen passend zur Gen Z-Marke, also Generation Z-Marke, in einem KI-gesteuerten Versprechenstracker gesammelt werden, die über die Verwendung eines Hashtags aktualisiert wird. Die medial verbreiteten Beerdigungen getöteter Demonstrierender und wöchentlichen Enthüllungen über Rotos inkompetente Regierung waren anschließend Hauptantriebskraft der aufkeimenden Rotos Must Go-Bewegung. Es herrschten Wut und Trauer über 1429 Festnahmen, 601 Verletzten, 60 Toten und 66 Entführungen durch die Sicherheitsbehörden, von denen 26 bis Ende Juli ungeklärt blieben. Ein Trauerkonzert wurde an dem Tag gehalten, an dem jährlich an die pro-demokratischen Proteste vom 7. Juli 1990 erinnert werden. In der parlamentarischen Demokratie Kenias herrscht im Juni und Juli 2024 mehr politische Dynamik als in 60 Jahren der Unabhängigkeit. Das gesamte Kabinett wurde entlassen und teilweise neu besetzt und der Präsident wurde von der Jugend, die seine Versuche, die Führer in der Bewegung zu identifizieren, zu kooptieren, zurückwies, zu einem Online-Plenum auf der öffentlichen Plattform X-Space bestellt. Kein kenianischer Präsident hat sich einer so umfangreichen und intensiven politischen Prüfung unterzogen und zum ersten Mal spielten ethnische Zugehörigkeiten und Allianzen keine Rolle dabei. Das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Doch die IWF-Frage und die Schuldenfalle der gegenwärtigen Weltordnung schweben über den vergangenen Wochen. Der IWF ist strukturell nicht in der Lage, den verschuldeten Ländern etwas anderes als Austerität anzubieten. Er ist platt gesagt ein gehobenes One-Ticket-Pony. Reformvorschläge für den IWF gibt es viele, aber eine Alternative zum Dollar als Liquiditätsgarantie oder der Dominanz westlicher Länder gibt es auch nach 80 Jahren Institutionsgeschichte und Stimmrechtsreform von 2010 nicht. Schuldenerlass, eine notwendige Maßnahme in Zeiten der weltweiten Überschuldung, ist nach wie vor ein Tabuthema. Im September 1988 gab es die größten Proteste gegen IWF und Weltbank in West-Berlin. Die nächsten bahnen sich an, eventuell in Ostafrika. Thank you. Neben dem umstrittenen sogenannten Sicherheitspaket gibt es noch ein BKA-Gesetz, das die autoritäre Wende der Ampelregierung fortsetzt. Ein Artikel von Netzpolitik vom 6. September. BKA-Gesetz, wenn der Staat zum Spanner wird. Die Bundesregierung will Polizei und Migrationsbehörden erlauben, alle Gesichtsfotos im Internet zu speichern und zu nutzen. Algorithmwatch kritisiert diese neue Form der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Die Bundesregierung muss stattdessen geltendes Recht umsetzen und Gesichtssuchmaschinen verbieten. Was haben Millionen Deutsche und ein Ex-RAF-Mitglied gemeinsam? Wahrscheinlich mindestens ein Foto in veralteter Bildqualität auf Facebook und einen Post, der nur 3 Likes bekommen hat. Was erstmal wie das Normalste von der Welt klingt, ist Daniela Klette dieses Jahr zum Verhängnis geworden. Nach über 30 Jahren Suche wurde das ehemalige RAF-Mitglied im Februar festgenommen. Ein ARD-Rechercheteam um Investigativjournalisten Kesro Beros war ihr in deren Recherche für den Podcast Legion Most Wanted im Dezember 2023 bereits sehr nahe gekommen. Beros erklärte später, das Recherchenetzwerk Bellingcat hatte das Team dabei unterstützt, mithilfe der Gesichtsdatenbank PIM-Eyes nach ihr zu suchen. Bilder von Kletter auf der Website eines Capoeira-Vereins in Kreuzberg wurden damit in nur knapp 30 Minuten gefunden. Es stellte sich heraus, dass Klette über 30 Jahre lang mitnichten im Untergrund gelebt hatte, sondern im Gegenteil, sich die meiste Zeit aktiv am öffentlichen Leben beteiligte. Als Klette nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der Recherchen festgenommen wurde, entbrannte eine Diskussion um die Methoden, mit denen die Polizei und die JournalistInnen nach ihr gesucht hatten. Hatte die Polizei nicht ausreichend ermittelt und hätte Klette eigentlich früher gefunden werden müssen, wenn sie ihr genauso gut zufällig auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg begegnen hätten können? Oder fehlten der Polizei etwa die nötigen digitalen Ermittlungstools? Das Argument der Polizeigewerkschaften klang in Folge etwa so: Wir haben den Fall perfekt gelöst. Hätten wir PIM-Eyes allerdings selbst benutzen dürfen, hätte es nicht 30 Jahre dauern müssen, Daniela Klette zu finden. So weit, so verwirrend. Wir alle sind im Netz wiederzufinden, ob wir wollen oder nicht. Jedes Mal angestrengt wegzugucken, wenn jemand im Vorbeilaufen ein Foto macht, ist auf Dauer mindestens etwas anstrengend. Am Ende landet das Bild dann doch auf Social Media. Firmen wie Clearview, AI und PIM-Eyes haben es zu ihrem Geschäftsmodell gemacht, öffentlich einsehbare Bilder aus dem Netz in Datenbanken abzuspeichern und sie durchsuchbar zu machen. Eine Geschäftspraxis, die von Datenschützern über die Jahre immer wieder beanstandet und mit Bußgeldern geahndet wurde, allein schon, weil die abgebildeten Personen nie in die Bildernutzung eingewilligt haben. Erst diese Woche hat die niederländische Datenschutzbehörde eine Strafe von 30,5 Millionen Euro gegenüber Clearview AI wegen des illegalen Aufbaus einer Datenbank verhangen, die mittlerweile mehr als 50 Milliarden Fotos umfassen soll. Wenn Polizeigewerkschaften in Deutschland fordern, dass sie solche riesigen Gesichtsdatenbanken nutzen wollen, sagen sie also gleichzeitig, dass sie damit eine illegale Praxis unterstützen wollen. Und nicht nur Datenschützern ist dieses Vorhaben ein Dorn im Auge. Die gerade erst im Sommer beschlossene KI-Verordnung der EU verbietet explizit das Verkaufen, Bereitstellen oder Verwenden von KI-Systemen, die Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen erstellen oder erweitern. Zum 2. Februar 2025 wird das Verbot offiziell in Kraft treten. Bereits während der Verhandlungen wurde intensiv über dessen Sinn und Notwendigkeit diskutiert. Dass dieses Verbot in der aktuellen Debatte um Befugnisse einfach ignoriert wird, lässt tief blicken. Die Rufe nach mehr biometrischen Überwachungsbefugnissen sind aber mitnichten neu. Seit mehreren Jahren läuft die Debatte um KI-getriebene Überwachungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Während der G20-Proteste 2017 wurden Menschen, die sich in Hamburg aufhielten, zum ersten Mal großflächig mit der Software Videmo 360 erfasst. Ihre Bewegungsabläufe konnten damit über mehrere Tage hinweg durch die Stadt nachvollzogen werden, natürlich ohne dass die Betroffenen davon wussten. Weil die Software so großflächig eingesetzt wurde, wurden um die 100.000 Menschen erfasst und ihre biometrischen Profile in einer Datenbank abgespeichert. Nicht nur wurde ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Anonymität im öffentlichen Raum vor Ort eingeschränkt, noch dazu sind sie in einer Datenbank der Polizei gelandet, die sie auch in Zukunft wieder auffindbar macht. Welche Gefahren in der Nutzung von Gesichtserkennungssystemen in den Händen der Polizei bestehen, zeigen auch immer wieder Fälle aus den USA. Portia Woodruff, eine schwarze Amerikanerin aus Detroit, war im 8. Monat schwanger, als sie 2023 wegen Autodiebstahls verhaftet wurde. Die dortige Polizei setzte Gesichtserkennungstechnologie ein und ließ das Bild einer verdächtigen Person durch eine Fahndungsdatenbank laufen. Das Foto von Woodruff wurde als Ergebnis ausgespielt. 11 Stunden lang wurde sie daraufhin verhört. Einen Monat später stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen unzureichender Beweise ein. Der Fall von Woodruff zeigt das reale Risiko, das auf künstlicher Intelligenz basierender Tools für unschuldige Menschen darstellt. Untersuchungen weisen außerdem immer wieder darauf hin, dass die Falsch-Positiv-Raten für People of Color und insbesondere schwarze Frauen besonders hoch sind. In erster Linie hätte ihr Bild aber erst gar nicht in der Polizeidatenbank landen sollen. Trotz aller Gegenargumente wurden die Rufe nach mehr Überwachungsbefugnissen für die Polizei von Innenministerin Nancy Faeser erhört. Bereits Mitte August hat Netzpolitik.org einen Gesetzentwurf des Innenministeriums veröffentlicht, der Befugnisse für den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware bei der Polizei ausweiten soll. Nach dem Anschlag von Solingen ist dieses Vorhaben zu einem Teil des Sicherheitspakets der Bundesregierung geworden, obwohl völlig unklar ist, was eine Polizeibefugnis zur massenhaften Gesichtserkennung in dem Fall hätte bewirken sollen. Dennoch ist es Faeser gelungen, ihre Ampelpartner, insbesondere Justizminister Buschmann, als Unterstützer zu mobilisieren, der sich zuvor zu ihren Plänen skeptisch geäußert hatte. In diesem Sicherheitspaket taucht also neben erweiterten Befugnissen für Big-Data-Analysen und Wohnungsdurchsuchungen auch die Forderung nach Gesichtserkennungstools für die Polizei wieder auf. In welchem Ausmaß dieser Wunsch nach Befugnissen in dem Sicherheitspaket ausbuchstabiert wird, verwundert dabei allerdings doch. Ermittlungsbehörden sollen die Befugnis zum biometrischen Abgleich von allgemein öffentlich zugänglichen Internetdaten bekommen, um Tatverdächtige identifizieren zu können. Man beachte, der Begriff Internetdaten ist hier viel weiter gefasst als Gesichtsbilder. Künftig dürfte vor allem auch Videomaterial relevant werden, beispielsweise um die individuelle Gangart, die Stimme und spezifische Sprechmuster von Menschen zu erfassen und identifizierbar zu machen. Das kommt einer neuen Form der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung gleich. Nur, dass es sich diesmal nicht um das Durchsuchbarmachen von Telekommunikationsverkehrsdaten, sondern von besonders sensiblen, personenbezogenen Körperdaten geht. Zusätzlich soll sich die Befugnis außerdem auch auf die Suche nach der denkbar unbestimmten Gruppe gesuchter Personen erstrecken. Beispielhaft werden Opfer und ZeugInnen genannt. Ebenso soll auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Befugnis zum biometrischen Abgleich von Internetdaten erhalten, zu einem noch weniger eingegrenzten Zweck, der Feststellung der Identität von Schutzsuchenden. Das Sicherheitspaket verweist zwar unter anderem darauf, die KI-Verordnung, die Datenschutzgrundverordnung und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts beachten zu wollen, doch die Bundesregierung will das unmissverständliche Verbot in der KI-Verordnung augenscheinlich ignorieren. Wenn die Befugnisse, wie sie die Bundesregierung jetzt mit ihrem Sicherheitspaket auf die Tagesordnung gesetzt hat, nur auf annähernde Weise ins Gesetz gegossen und die Gesichtsdatenbanken eingeführt werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unbescholtene Personen zu Beschuldigten werden. Derweil werden sie unter Generalverdacht gestellt und ihre privaten Urlaubsfotos landen in einer undurchsichtigen Datenbank. Wir sollten es nicht darauf ankommen lassen, dass Fälle wie der von Woodruff künftig als zeitgemäße Nebeneffekte zeitgemäßer Überwachungstools wegerklärt werden. Stattdessen muss sich die Bundesregierung auf die Fakten besinnen, die zuletzt mit der KI-Verordnung eindeutig geschaffen wurden. Sie darf nicht die Tools für einen Überwachungsstaat schaffen, die im Zweifel noch in die falschen Hände geraten könnten. Was eigentlich ihre Aufgabe wäre, sich gemeinsam mit den Partnern in der EU für die Durchsetzung der neuen geschaffenen Regeln einsetzen und den Gesichtssuchmaschinen von Clearview AI und PimEyes den Garaus machen. vom BKA-Gesetz kommen wir zum Ronnenberg-Prozess und der Verfolgung von Demonstrierenden nach dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg und einem Artikel aus der Taz vom 7.9. Der G20-Ronnenberg-Prozess. Ein juristischer Tiefschlag für die Geschichte Hamburgs. Angst ist kein rationales Gefühl. Das räumte die Richterin im G20-Ronnenberg-Prozess bei der Verkündung des Urteils ein. Trotzdem sei die Angst der Passanten ausschlaggebend für das Urteil gewesen. 90 Tagessätze verhängte sie für das martialische Auftreten am Rondenberg. Was war geschehen? Nicht viel, auch das räumte die Richterin ein. Die Gruppe von 200 überwiegend dunkel gekleideten DemonstrantInnen war während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg festgenommen worden, wobei sie zum Teil krankenhausreif geprügelt wurde. Alle, derer die Polizei habhaft werden konnten, wurden angeklagt. 85 Personen. Zwei von ihnen wurden am Dienstag für Landfriedensbruch und Beihilfe zu versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff, Widerstand und Sachbeschädigung verurteilt. Auf dem kurzen Weg vom Protestcamp zum Ort der Festnahme in der Straße Rondenberg hatten DemoteilnehmerInnen zwei Müllcontainer und drei Bauzaunelemente auf die Straße gezerrt. Im hinteren Bereich der Demo zertrümmerten TeilnehmerInnen Gehwegplatten. Jemand spähte No G20 an die Wand. Als zwei Polizeieinheiten die Demo von vorne und hinten angriffen, schmissen TeilnehmerInnen 14 Steine und 4 Böller Richtung Polizei, trafen jedoch nicht. Das Gericht rechnet all diese Taten den beiden Verurteilten nicht direkt zu. Bestrafen tat es sie dafür trotzdem. Durch ihre dunkle Kleidung und das geschlossene Auftreten hätten sie GewalttäterInnen ermöglicht, in der Gruppe unterzutauchen. Diese nach außen getragene Militanz und die Förderung von Gewalttaten, das ist es, was wir hier bestrafen, sagte die Richterin. Drei Lkw-Fahrer und Mitarbeiter einer Autofirma hatten ausgesagt, ihnen sei beim Anblick des schwarzen Blocks Angst und Bange geworden. Hier ist gleich Krieg, schildert ein Zeuge seine Gedanken. Mag sein, dass die Angst etwas übertrieben war, räumte die Richterin ein, aber es sei eben kein rationales Gefühl. Eine Verurteilung auf ein irrationales Gefühl einiger Passanten zu gründen, ist verantwortungslos. Die Richterin hat damit nicht nur dem Brockdorf-Beschluss von 1985 widersprochen, der besagt, dass die Versammlungsfreiheit derjenigen zu schützen ist, die nicht eigenhändig Steine schmeißen. Das Urteil hat auch Folgen für alle weiteren Rondenberg-Angeklagten. Gegen 17 weitere Beklagte wurden kürzlich die Verfahren eröffnet. Über ihnen schwebt jetzt eine Drohkulisse, die es wahrscheinlicher machen wird, dass sie sich auf Deals mit der Staatsanwaltschaft einlassen, anstatt Gerechtigkeit zu erwarten. In diesem Prozess wurde Unrecht gesprochen. Der Grundsatz, dass Tathandlungen den Schuldigen direkt und zweifelsfrei nachgewiesen werden müssen, galt nicht. Alles, was zweifelsfrei nachgewiesen wurde, ist, dass die Verurteilten vor Ort waren und schwarze Kleidung trugen. Sie dafür zu bestrafen, dass das Passanten ängstigte, die wahrscheinlich nie Berührungspunkte mit autonomen Demos hatten, ist nicht haltbar. Der G20-Gipfel und die Proteste haben tiefe Wunden in der Stadt hinterlassen, sagte die Richterin. Die Geschehnisse am Rondenberg zählte sie nicht dazu. Doch das stimmt so nicht. Die juristische Aufarbeitung von G20 reißt sehr wohl Wunden in die Gesellschaft. Olaf Scholz hatte harte Strafen für die G20-GegnerInnen gefordert. Die Justiz lieferte. Aus über 100 Anklagen wegen Polizeigewalt folgte kein einziger Prozess gegen PolizistInnen. Stattdessen werden die verurteilt, die von der Polizei verprügelt wurden. Rondenberg und viele anderen G20-Prozesse gehen als Tiefschlag der Justiz in die Geschichte der Stadt ein. Thank you. Abschließend wollen wir noch eine kleine, etwas positive Nachricht mit der Graswurzelrevolution aus Münster bringen. Der Ausgabe der anarcho-pazifistischen Zeitung vom September. Erfolgreiche Solidaritätsarbeit. Iran. Das Todesurteil gegen den Rapper Tomai Salehi wurde aufgehoben. Am 16. September 2024 jährt sich der gewaltsame Tod von Jina Mahshar Amini, der Beginn der noch immer aktuellen Frauenleben-Freiheit-Bewegung im Iran zum zweiten Mal. In zahlreichen Städten in Deutschland und weltweit werden am Samstag, den 14. September, da gemeinsame Aktionen erwartet. Die Bewegung macht aufmerksam auf die schwierige Situation der politischen Gefangenen im Iran, die vielen Hinrichtungen in den letzten Wochen und neue Todesurteile. Sie kann aber auch auf Erfolge durch internationale Solidarität und Druck auf die deutsche Iran-Politik blicken. In der Graswurzelrevolution Nummer 490 vom Sommer 2024 berichteten wir über das Todesurteil gegen den Rapper Tomai Salehi. Der junge Mann unterstützte öffentlich und auf der Straße die Bewegung. Er inspirierte Millionen, vor allem junge Iranerinnen und Iraner. Im Ausland mobilisierte die iranische Diaspora für seine Freilassung. Dies wird nun offenbar der Fall sein. Nachdem der oberste Gerichtshof das Urteil für nicht rechtens erklärt hatte, folgte dem nun das Revolutionsgericht und hob 10 der insgesamt 12 Anklagepunkte vollständig auf. Die zwei letzten Punkte wurden an das lokale Gericht überwiesen und so der offizielle Twitter-Account von Tomai Salehi werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls mit Freispruch oder auf Bewährung enden. Die Verhaftung, Folter und das Todesurteil zuvor waren vom Inlandsgeheimdienst angestrengt worden. Das Verfahren zeigt zugleich, dass im Iran keine Rechtsstaatlichkeit existiert. Sichtbarkeit der Opfer und die Wechselwirkung mit der Öffentlichkeit spielen daher bei Entscheidungen des islamischen Regimes eine wichtige Rolle. Ein Wunderpunkt für das Regime bleibt der Westen. Trotz anderslautender Beteuerungen ist das Mullah-Regime nach wie vor auf die Anerkennung durch Europa und westliche Staaten angewiesen. Ein empfindlicher Schlag für das Regime gelang daher mit dem Schließen der Blauen Moschee des Islamischen Zentrums in Hamburg und dem Verbot des dahinterstehenden bundesweiten Vereinsnetzwerks. Was viel zu lange dauerte, wurde schließlich mit Gründlichkeit umgesetzt. Auf vorhergehende Gerichtsbeschlüsse und bundesweite Razzien folgte nun die Schließung von Einrichtungen in Frankfurt, München, Berlin und weiteren Netzwerken in 8 Bundesländern, also weit mehr, als es selbst in der iranischen Community gemeinhin bekannt war. Dem Leiter der Blauen Moschee wurde die Wiedereinreise nach Deutschland am Frankfurter Flughafen verwehrt. Kein Spielraum also mehr für die erpresserischen Spielchen des islamischen Regimes mit der Bundesregierung, auch wenn das Regime als Antwort das Deutsche Sprachinstitut in Teheran schloss. Es wird ein nachhaltiger Erfolg bleiben. Wir hoffen, dass viele von euch und uns am Samstag gegen den Iran protestieren und für Frauen leben Freiheit und für den CSD in Halle und gegen die Nazis und ihre faschistoiden Geschlechterschubladen. Das war der linke Medienspiegel im September. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.